Erster der Engel des Herrn ging von Gilgal nach Bochim. Zweiter der Engel sagte, ihr sollt mit den Bewohnern dieses Landes keinen Friedensvertrag schließen, sondern ihre Altäre zerstören. Aber ihr habt meinem Befehl nicht gehorcht, was habt ihr getan? Dritter, deshalb sage ich euch, ich werde diese Völker nicht mehr vor euch vertreiben, damit sie euch Schwierigkeiten bereiten und ihre Götter euch in Gefahr bringen. Vierter, während der Engel des Herrn diese Worte zu allen Israeliten sprach, begann das Volk laut zu weinen. Fünfter, deshalb nannte man diesen Ort Bochim. Dort opferten sie dem Herrn. Sechster, als Josua das Volk entlassen hatte, gingen die Israeliten, um das Land zu erobern, jeder in sein eigenes Erbland. Siebter, das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und auch die älteren Führer, die Josua überlebt hatten, denn sie alle hatten die großen Taten des Herrn gesehen, die er für Israel getan hatte. Achter, Josua, der Sohn Nuns und Diener des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Neunter, Mann begrub ihn in seinem Erbland in Timnath-Heres, im Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gasch. Zehnter, diese ganze Generation starb und danach wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn und seine Taten für Israel nicht kannte. Elfter, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen. Zwölfter, sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten geführt hatte, und dienten anderen Göttern der Völker, die um sie herum wohnten, sie beteten diese an und erzürnten so den Herrn. Dreizehnter, als sie den Herrn verließen und dem Baal und den Astarten dienten, vierzehnter, da wurde der Herr sehr zornig auf Israel. Er gab sie in die Hände von Räubern, die sie ausraubten, und verkaufte sie an ihre Feinde ringsum, so dass sie ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Fünfzehnter, überall, wohin sie gingen, war der Herr gegen sie und brachte ihnen Unglück, wie er es ihnen angedroht und geschworen hatte. So brachte er sie in große Schwierigkeiten. Sechzehnter, aber der Herr erweckte Richter, die sie aus der Hand ihrer Räuber retteten. Siebzehnter, aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern dienten fremden Göttern und beteten sie an. Sie wichen schnell von dem Weg ab, den ihre Väter gegangen waren, als sie den Geboten des Herrn gehorchten, sie taten es nicht so. Achtzehnter, wenn der Herr ihnen einen Richter erweckte, dann war der Herr mit diesem Richter und rettete sie während der ganzen Lebenszeit des Richters aus der Hand ihrer Feinde, denn der Herr hatte Mitleid, weil sie wegen ihrer Unterdrücker klagten. Neunzehnter, wenn der Richter aber starb, dann handelten sie wieder schlimmer als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, um sie anzubeten und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie gaben ihr schlechtes Verhalten und ihren Starrsinn nicht auf. Zwanzigster, da wurde der Herr sehr zornig auf Israel und sagte, weil dieses Volk meinen Bund, den ich ihren Vätern auferlegt hatte, gebrochen und meinem Befehl nicht gehorcht hat, 21. werde auch ich keinen einzigen der Völker mehr vor ihnen vertreiben, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, 22. um Israel durch sie zu prüfen, ob sie den Weg des Herrn gehen werden, wie ihre Väter es getan haben, oder nicht. 23. so ließ der Herr diese Völker dort, ohne sie schnell zu vertreiben, und gab sie nicht in Josuas Hand.